Der Mond kletterte immer höher und höher am Himmel empor. Sein Licht fiel hier und dort in breiten Streifen auf die Waldlichtungen. Gerade vor mir aber erschien zwischen den Bäumen ein Licht von anderer Farbe. Es war glühend rot und verdunkelte sich von Zeit zu Zeit ein wenig, wie wenn es die glühenden Kohlen eines heruntergebrannten Holzfeuers wären. Und so sehr ich mir den Kopf zerbrach, konnte ich mir nicht vorstellen, was dies sein möchte. Endlich erreichte ich den Saum der Lichtung. Das westliche Ende lag bereits in hellem Mondschein, alles übrige aber um das Blockhaus selbst in schwarzem Schatten, in den nur einzelne silberweiße Streifen hineinfielen. Auf der anderen Seite des Hauses war ein gewaltiges Feuer, bis auf die Kohlen herabgebrannt. Diese verbreiteten einen roten Schein, der seltsam gegen das bleiche Mondlicht abstach. Keine Seele regte sich, und es war kein Ton zu hören, außer dem Sausen der Nachtbrise. Voller Verwunderung im Herzen und vielleicht mit einem auch etwas ängstlichen Gefühl blieb ich stehen. Es war nicht unsere Gewohnheit gewesen, große Holzfeuer anzuzünden. Im Gegenteil, wir waren auf Befehl des Kapitäns eher etwas geizig mit unserem Brennholz umgegangen und ich begann zu fürchten, dass während meiner Abwesenheit etwas schiefgegangen sein könnte. Ich schlich mich nach der Ostseite herum, indem ich mich vorsichtig im Schatten hielt, und als ich eine passende Stelle gefunden hatte, wo die Finsternis am dicksten war, kletterte ich über die Palisade. Um ganz sicher zu gehen, kroch ich auf Händen und Füßen auf die Ecke des Hauses zu, ganz leise und geräuschlos. Als ich näher kam, fühlte plötzlich mein Herz sich sehr erleichtert. Es ist an und für sich nicht gerade ein angenehmes Geräusch, und ich habe zu anderer Zeit mich oft darüber geärgert, aber in jenem Augenblick klang es mir wie die schönste Musik, als ich meine Freunde alle miteinander so laut und friedlich schnarchen hörte. Der Ruf der Schiffswache auf See, das schöne »Alles wohl« war niemals beruhigender an mein Ohr geklungen. Indessen stand eins außer allem Zweifel. Sie hielten niederträchtig schlecht Wache. Wenn jetzt Silver und seine Kerle an sie herangekrochen wären, wie ich es tat, keine Menschenseele hätte das Morgenlicht gesehen. »Das kommt davon«, so dachte ich bei mir selber, »wenn man einen verwundeten Kapitän hat.« Und wieder machte ich mir bittere Vorwürfe, sie in der Gefahr verlassen zu haben, da doch so wenige nur auf Wache ziehen konnten. Mittlerweile hatte ich die Tür erreicht und richtete mich auf. Drinnen war alles dunkel, so dass mein Auge nichts zu unterscheiden vermochte. Zu hören war weiter nichts als das gleichmäßige Schnarchen der Schläfer und ab und zu ein eigentümliches Geräusch, das ich mir nicht erklären konnte, eine Art von leisem Flattern oder Picken. Meine Pistolen vor mich hinhaltend betrat ich festen Schrittes das Blockhaus. Mit einem leisen Kichern dachte ich bei mir selber, ich wollte mich ohne ein Wort zu sagen auf meinen gewöhnlichen Platz zum Schlafen legen und mich dann über ihre erstaunten Gesichter freuen, wenn sie am anderen Morgen mich plötzlich entdeckten. Mein Fuß stieß gegen etwas Weiches, das nachgab. Es war offenbar das Bein eines Schläfers. Er drehte sich um und grunzte, aber ohne aufzuwachen. Und dann schrie ganz plötzlich eine schrille Stimme aus der Finsternis heraus, »Piaster! Piaster! Piaster! Piaster! Piaster!« Unaufhörlich, immer dasselbe, ohne Unterbrechung, ohne Abwechslung, wie das Klappern einer Kaffeemühle. Silvers grüner Papagei. Captain Flint. Ihn hatte ich an einem Stück Baumrinde knabbern und picken hören. Der Papagei hatte besser Wache gehalten als alle die Menschen drinnen und meldete jetzt meine Ankunft mit seinem unermüdlichen Geschnatter. Mir wurde keine Zeit gelassen, mich zu besinnen. Von dem scharfen Gekreisch des Vogels erwachten alle Schläfer. Sie sprangen auf und mit einem mächtigen Fluch schrie Silver, »Wer da?« Ich drehte mich um und wollte hinausspringen, lief aber gegen einen Menschen an, prallte von ihm ab und fiel einem zweiten in die Arme, die sich sofort um mich schlossen und mich nicht wieder losließen. »Bring ne Fackel, Dick«, sagte Silver, als auf diese Weise meine Gefangennahme gesichert war. Einer von den Leuten verließ das Blockhaus und kam gleich darauf mit einer Fackel wieder herein.